Diese Tribes respektieren unsere Individualität und bieten uns zugleich Schutz durch Zugehörigkeiten, die wir dort für uns oftmals selbst schaffen oder auswählen, zum Beispiel bei Fankulturen. Das Verteidigen der eigenen Mitgliedschaft zu einem solchen Stamm wird Ausdruck einer identitätsstiftenden Selbstbehauptung, die sich aus dem Gefühl eines imaginierten Wirs ergibt. Es reicht also für das eigene Selbstverständnis nicht mehr aus, bloß Teil einer Fanbase, einer Berufsgruppe oder einer Subkultur zu sein. Nein, erst durch das Verteidigen dieser Gruppenzugehörigkeit wird sie real. Das Internet wird dadurch zu einer Maschine, die in einem Fort Identitäten erzeugt, zementiert, kritisiert und zerlegt. Unser innerer Erzähler glättet zur Not die Kanten im Nachgang, indem er rationalisiert und harmonisiert, was an Ungereimtheiten und Mehrdeutigkeiten auftritt. Am Ende sind wir dann für X, weil es klar am besten ist, und alle, die nicht dafür sind, sind gegen uns. Das gilt natürlich nicht immer und nicht für alle, aber jedenfalls viel öfter als in der echten Welt. Wie lautete das Motto von Mark Zuckerberg aus den Anfangstagen von Facebook? Move fast and break things. Er und andere haben einiges zerbrochen. Zum Beispiel ein Mediensystem, das durch einige wenige Gatekeeper strukturiert war, zugunsten eines individualistischen demokratischen Systems der vielen. Letzteres ist jedoch natürlich nicht völlig frei, mag sich Zuckerberg auch noch so oft als Hüter der Meinungsfreiheit inszenieren. Die Algorithmen seines Netzwerks begünstigen Inhalte, die uns zu möglichst viel Engagement verführen, sprich, wir sollen möglichst viel kommentieren, teilen und liken. Und was aktiviert unsere Gefühle und unser Engagement am schnellsten und heftigsten? Eine Geschichte über Gefahr, am besten eine, die uns und unseren Stamm bedroht. Also nutzen viele Menschen dieses Spielfeld gemäß der Formel: Konflikt und Emotionen bedeuten Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit bedeutet Einfluss.